Ein kalter Wind pfeift halbstark über den Strand. Überspielt lässig unsere Körper, sind voll Sand. Lustern uns auf und schauen, was wohl passiert. Es ist weiß, ein schmutzig weißes Niesel. Das Tannengrün getunnelt, weißes Netz aus Kerosin. Die Sterne funkeln klar, wenn der Himmel sich verdunkelt und wir nachts über das Kopfsteinfenster ziehen. Pass auf, du fällst aus dem Rahmen, ist das schon Anarchie. Horizonte sind egal, denn jeder Schritt verändert sie. Ich bin eigentlich schon satt, doch der Hunger kommt beim Essen. Nein, ich bin nicht verliebt, oder hab ich das vergessen? Städte, allerlei Geschmier, Mittelklasse, Wagen und Mobilfunkmelodien. Schwere Türen fallen ins Schloss, Warnung vor dem Hunde. Ich halte deine kalte Hand und wärme meine Liebe. Blaues Flimmern schiebt sich in die Nacht und macht seine Runde. Der Sand in deinen Haaren ist der Sand in dem Getriebe. Pass auf, du fällst aus dem Rahmen, ist das schon Anarchie. Horizonte sind egal, denn jeder Schritt verändert sie. Ich bin eigentlich schon satt, doch der Hunger kommt beim Essen. Nein, ich bin nicht verliebt. Oder hab ich das vergessen? Unsere Körper sind voll Sand. Wir plustern uns auf und schauen, was hier passiert.